Monika Rink und ihr Gedicht Der letzte Tag im Süden im Lyriksommer von Deutschlandradio Kultur entstanden in Zusammenarbeit mit dem Internetportal lyriklein.org. Dort können Sie viele weitere Poeten entdecken, lesend und lauschend.